Hallo Chris. Hallo Ricky. Ja. Uiuiuiuiui. Ach Gottchen. Na was denn? Ich musste mich gerade erstmal strecken. Hätte man auch vorher machen können. Na, kann man aber auch. Es ist ein entspannter Beginn. So. Wie höre ich mich an? Gut, warum? Hast du was geändert in deinem Setup? Ja, ich habe einen neuen Skype-Account. Oh, das hört man. Das muss ich sagen, das hört man gleich raus. Alle, die übrigens bei Skype gerne. Na, jetzt kommt's. Ich hab mir eingeschissen gerade. Ihr braucht einfach nur MMA Radio als Ganzes in eure Suchleiste eingeben und eine Kontaktanfrage rausschicken. Weiß zwar nicht, was das bringen soll, aber könnt ihr ja machen. War Chris? Ja, finde ich auch. Ja. Außerdem, eine etwaige Live-Show könnte man ja dann vielleicht dann nochmal darauf zurückgreifen. Das könnte irgendwann mal der Fall sein. Ja. Aber. Ja, nicht heute. Heute nicht, heute nicht. Und wenn ihr völlig irre seid, dann könnt ihr auch noch MMA Radio Fit als ein Wort ebenfalls zu euren Kumpels hinzufügen. Wahnsinn, ja. Oder? Alles gibt, was es alles gibt. Du merkst schon, wenn eine Sendung so beginnt. Ja, finde ich auch. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe Magenschmerzen im Prinzip. Ist so wie von der Abschlussprüfung. Also ich weiß gar nicht, was mich jetzt erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich eine Menge an. Nee, eigentlich ist es Bullshit. Ich habe gestern nachts um 1:30 begonnen, mich mal mit dieser Card auseinanderzusetzen. Mhm. Weil ich habe mir immer so gedacht, ja, ein paar Leute wirst du schon kennen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich bis auf den Main Event, glaube ich, niemanden kenne. Und habe dann versucht, auf YouTube so ein paar Videos zu finden, so ein paar Highlight-Videos. Das gelang mir teilweise auch, aber leider auch teilweise nicht. Ja. Ja. Aber wir kommen gleich zur Karte. Es gibt ja noch andere Sachen, die ich hier mit einstreuen werde, um einfach die Sendung ein bisschen interessanter zu gestalten. Schön. Hoffe ich mir jedenfalls. Und ich will ja dir immer einen schönen Abend mit dieser Sendung bescheren. Hm? Und habe mir dann gedacht, was interessiert den Chris immer am meisten? Gerüchte. Ratings. Richtig, Rating. Chris. Da wusste ich, dass ich bei dir auf der sicheren Seite bin. Und zwar Ratings, die ja im Zusammenhang mit UFC 168 stehen. Denn UFC 168 gilt ja so ein bisschen als möglicher Kandidat, der wirklich also gut über die Millionen verkaufte Pay-Per-Views hinweghüpfen kann. Man will sich da überhaupt nicht irgendwie zu äußern, hat man das Gefühl seitens der UFC. Weil es vielleicht schlechte Nachrichten gibt? Nee. Ich glaube eher, die sind zu gut, dass sie sich nicht trauen, das Ganze auszurufen letzten Endes. Also es gibt ein paar Leute, die behaupten, 2 Millionen ist wohl ja. Nein, das glaube ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Deswegen. Wirst du bei Red Ever? 100? 1,6 Millionen, haben wir doch neulich erst geguckt. Stimmt. UFC 100. Also das wäre natürlich der Hammer. Aber jetzt mal ein paar Indizien. Also diese Ratings um dieses Event herum sind ja dann auch ein Indiz, wie groß das Interesse dann letzten Endes war. Die Weigh-ins wurden diesmal auf Fox Sports 1 übertragen. Sonst wird das nur auf Fox Sports 2 übertragen. Der Unterschied ist ganz einfach. Fox Sports 1 können 88 Millionen Haushalte in den USA empfangen und Fox Sports 2 nur 36. Das ist also natürlich schon mal ein signifikanter Unterschied. Aber 275.000 Leute haben sich die Weigh-ins angeguckt. Das ist fantastisch. Ja, das ist das Höchste, seitdem es diesen Fox-Deal gibt. Also so viele Leute haben sich noch nie UFC-Weigh-ins angeguckt. Mhm. Das ist natürlich schon eine Aussage. Also 275.000 Leute da vor den Fernseher zu bringen. Die nur, weil sich da welche auf die Waage stellen, ist ja, schon klasse. Das ist schon eine Aussage gewesen, die sehr beeindruckend war. Dann die Prelims. 1,554 Millionen Zuschauer haben sich die. Das haben sie auch verdient, weil es tolle Prelims waren. Kannst du mal ganz kurz noch Revue passieren lassen? Größtenteils ja. Mhm. Haben sich das angeguckt zum Vergleich? Bei UFC 167 waren es nur 988.000. Okay. Also fast das Doppelte. Naja, gut, sagen wir mal einfach 600.000 obendrauf. Das, damit ist das die zweitmeistgesehene UFC-Show auf Fox Sports One. Ja. Nach Sonnen gegen Shogun, die Eröffnungsgeschichte. Also auch da die Zahl beeindruckend. Dann gab es ja, oder gibt es ja immer wieder diese Post-Fight-Shows auf Fox Sports One. Auch da ein neuer Rekord. 313.000 Menschen haben sich diese Post-Fight-Show angeguckt. Auch das ist die meistgesehenste Post-Fight-Show auf Fox Sports One. Dann gab es im Vorfeld die Wiederholung des ersten Kampfes zwischen Anderson Silva und Chris Weidman. Das nannte sich, ja, genau, das nannte sich UFC Flashback. Das kam in der Woche vor dem Pay-Per-View auf Fox Sports One. Wahrscheinlich der Fight nochmal, weil der Fight als solches ist ja nicht der allerlängste. Umgarnt mit so Hype-Videos und Interviews wahrscheinlich, ne? So ja, kann ich mir vorstellen. Die haben praktisch verschiedene Moves sogar noch dann mit den Kontrahenten da besprochen. Also Anderson Silva konnte zu diversen Sachen was sagen und Chris Whiteman konnte zu diversen Sachen was sagen. Hätte ich gern gesehen. Ja, es war ziemlich gut gemacht. Und 412.000 Zuschauer hat das ganze Ding. 412.000 habe ich gesagt, ja. Haben das ganze Ding sich angeguckt. So viele haben eine derartige UFC-Show, also wenn so ein Recap praktisch, kann man es ja nennen, mal irgendwo anders auch kam, so viele haben sich das noch nie angeguckt. Also knapp eine halbe Million haben sich da davor gesetzt, ich glaube dienstags war das, und haben sich diesen Kampf nochmal angeschaut. Schön. Also das sehr beeindruckende Zahlen. Jetzt, das ist ja im Endeffekt alles nur Geplänkel. Ja. Jetzt gibt's noch ein paar andere Indizien und das sind immer diese Sportsbars in den USA. Da kann man immer ganz gut sehen, wie das Interesse ist, ob ein gesteigertes Interesse besteht oder ob ja der Hype irgendwie dann doch nicht bis zu den Pay-Per-View-Buys gereicht hat. Also, die Sportsbars melden Rekordbesuche. Ja. Leute mussten nach Hause geschickt werden. Definitiv mehr Gäste als bei UFC 167. Lange, lange Schlangen vor den Sportsbars. Klasse. Und die meisten Sportsbars-Besitzer sagen, sowas haben sie noch nicht erlebt. Außer natürlich Super Bowl oder so Geschichte, ja. So eine Geschichte, ja. Ansonsten ist das outstanding. Was auch beeindruckend ist, 5 Millionen Google-Suchanfragen. Mit Bezug auf UFC 168 gab es am Samstagnacht. Okay. Das sind ähnlich viele wie beim Kampf Floyd Money Mayweather gegen Canelo Alvarez. Schön. Ja, da hatten wir 2,2 Millionen verkaufte Pay-Per-Views. Ist jetzt schon weit hergeholt, ist klar, aber dennoch als Vergleichszahl mal, weil was nützt dir die 5 Millionen? Du brauchst ja eine Vergleichszahl. Im Schnitt haben UFC Pay-Per-Views so 500.000 Hits bei Google während der Veranstaltung. Oh. Also 5 Millionen und 500.000, da mache ich dir nichts vor. Das ist mehr. Ist mehr. Ja, stimmt. Stehgreifer, die auch sagen, ist mehr, ja. UFC 100 erreichte 1 Million. 1 Million Google-Suchanfragen. Muss man natürlich sehen, ist vielleicht zu einem Zeitpunkt gewesen, wo das, ja, also ich denke mal, jetzt nutzen mehr Leute Smartphones. Ja, wann war denn UFC 100? War das nicht 2010? Na siehst du? Da muss ich nochmal gucken. UFC 100, das iPhone kam 2008. Ich würde mal das sagen, ja, 2009 war das. Also da kam dann gerade das 3G? Nee, das 2. Das 2 oder das Classic oder irgendwie sowas. Also okay, damals hatten einfach nicht so viele Smartphones. Genau, aber dennoch, damals 1 Million, jetzt 5, ist natürlich schon heftig. Was haben wir noch an beeindruckenden Zahlen hier? Ach genau, das fand ich auch noch lustig. 2 Millionen Google-Suchanfragen, also von den 5 Millionen waren 2 Millionen, die sich einfach nur auf Anderson Silvers gebrochenen Fuß bezogen haben. Also fast die Hälfte wollten sich das nochmal angucken. Gore sehen. Ja, genau. Also das wird natürlich dazu beigetragen haben, dass das Interesse auf Google gestiegen ist, aber diese ganzen Rahmenzahlen deuten schon darauf hin, dass da einfach offensichtlich eine Menge los war. vor den Fernsehgeräten in den USA. Ich bin schön, gespannt. Klasse. Ich bin gespannt. Dann habe ich heute was mit dir vor. Und zwar hat Fighters Only, die veranstalten immer die World MMA Awards, ihre Nominees bekannt gegeben, Chris. Mhm. Und wir wurden ja häufiger mal gefragt, was ist euer Fight of the Year, Fighter of the Year und pipapo. Guck mal, es fällt mir gerade auf, ich habe mich verschrieben bei den 4x12er News. Ja, möchtest du es uns sagen? Da habe ich 42E einfach nur geschrieben. Ja, statt? 4E, 2E. Ja, kann man das noch ändern? Ist unabdingbar. Das ist jetzt für immer festgeschrieben in den Annalen des Internets. Ja, du scheinst ja schon wieder völlig euphorisch zu sein auf diese Sendung hier. Nee, ich habe nur kurz nochmal geguckt und da habe ich tatsächlich gesehen, dass man sich bei zwei Zahlen und zwei Buchstaben dich doch hier mal. Was dennoch verschreiben kann. Finde ich klasse. Was für Awards werden verliehen? Die Slammy Awards. Siehste. Fighters Only World MMA Awards. So. Mhm. Und wie gesagt, weil uns ein paar Leute gefragt haben, wer ist für euch Fight of the Year, pipapo, habe ich gedacht, dass wir zwei Hübschen diese Liste nachher kurz durchgehen werden. Ja, klasse. Das ist eine super Idee gewesen, oder? Um hier so ein bisschen die Tristesse irgendwie zu verhindern, muss man fast schon sagen. Es gab noch eine Änderung, bevor wir damit loslegen, die will ich auch noch verkünden. Und zwar bei UFC 169 am 1.2. in New York, New Jersey. Das ist die Geschichte mit Dominic Cruz gegen Hennen Barrau und José Aldo gegen Ricardo Lamas. Und zwar bin ich sehr traurig. Bobby Green musste seinen Kampf absagen gegen Abel Trujillo. Du erinnerst dich? Ja. Abel Trujillo, der Typ gegen Roger Bowling. Bobby Green gegen komme ich gleich noch drauf. Pat Healy. Warum? Weiß man nicht. Gründe sind unbekannt. Bobby Green, nicht von der UFC, sondern die haben keine Gründe angegeben. Oder man möchte die Gründe halt einfach nicht nennen, könnte man auch so sagen. Gibt aber schon neue. Also wieder Spekulations, ja? Nö, ich würde da überhaupt nichts rein spekulieren. Nö. Kann auch einfach eine Kommunikationssache sein. Also kommt halt nicht zu dem Kampf fertig aus Pumps. Und neuer Gegner für Trujillo ist Jamie Warner. Das auch, ist auch ein interessanter Kampf, aber kann natürlich nicht mit der Bobby Green-Nummer mithalten. Die hätte mir schon sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Warum wir uns übrigens so ein bisschen abgekämpft anhören, liebe Zuhörer, es ist mittlerweile 10 Uhr. Wir haben ja heute einen Kochmarathon hinter uns. Kochmarathon, ich war schon essen in der Stadt. Essen war da, Chris. Also man muss sich das mal vorstellen. Ich habe News schon gemacht. Also. Das, ja. Und Essen, ich will es nochmal sagen, er war auch essen heute schon. Das ist schlaucht. Ich bin da durch so eine Art emotionales Tief gegangen, weil das Restaurant, in dem wir waren, war in der Straße, wo mein erstes Kino war, in dem ich jemals war, und es ist geschlossen seit letzten Monat und die ganze Straße stirbt mit diesem Kino. Das ist wirklich traurig. Ja, das sind Dramen, die sich hier abspielen in diesem Podcast. Da weiß man gar nicht, ob man weitersenden soll oder direkt aufhören. Ne? Frage. Kommen wir zu den 2013 Fighters Only World MMA Awards. Das Tolle ist, da könnt ihr selber abstimmen. Ihr müsst einfach nur auf worldmmaawards.com gehen und könnt bis zum 31.01. in den diversen Kategorien zwischen etlichen Nominierten wählen, wer euer, da kommen wir jetzt gleich noch ganz genau dazu, Fighter of the Year ist, wer keine Ahnung, der Nachwuchsstar des Jahres ist, etc. pp. Und die Gewinner werden dann am 7.2. in Las Vegas bekannt gegeben. So, jetzt würde ich mal vorschlagen, jetzt gehen wir einfach mal vom spannendsten... Weiter in die Karte, oder? Nee, nicht heiter, weiter in die Karte. Jetzt gehen wir einfach mal diese Liste hier durch. Das machen wir zum Schluss. Ach nee, nicht ganz zum Schluss. Nach dieser Karte, da geht ja überhaupt nichts mehr dann. Also, ja. Also es gibt hier die Kategorie Journalist des Jahres. Ariel Helwani des Jahres. Aus irgendwelchen Gründen sind wir hier nicht mit aufge... Was? Ja, also Mike Schiappetta, den kenne ich noch. Gareth Davis kenne ich noch. Das ist dieser etwas langhaarige Engländer, der sag doch mal, für UFC UK das häufigeren Mal bei UFC Events dann praktisch zu sehen ist. Ben Folks kenne ich jetzt nur von seinem Podcast. Ariel Helwani, ja gut, den kennt jeder. Und John Morgan sagt mir jetzt erstmal auch nichts. Ja, Ja, also, weiß nicht, ob du da überhaupt jemanden hast, außer Helwani, den du kennst. Na, eben Helwani habe ich, den ich kenne, und den mag ich auch. Ja, den mag ich eigentlich auch, aber ich mag auch Ben Folks sehr gerne. Und, tja, gut, vielleicht Ariel Helwani. Das ist so eine Quatsch-Kategorie. Das stimmt natürlich. Media Source of the Year. Auch hier sind wir nicht dabei. Was? Ja, ja. Inside MMA, MMA Fighting, MMA Junkie, Sherdog und UFC Tonight sind da die Nominierten. Sherdog. Ja. Bei mir ist es MMA Fighting, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind auch die einzigen beiden Sachen, die ich kenne. Ja gut, UFC Tonight ist halt diese Fox Sports One Show. Inside MMA könnte man auch kennen. Da gibt es auch ab und zu mal interessante Interviews und so zu sehen. Das ist hier mit diesen Bas Rutten. Der macht da mit. Und MMA Junkie dürfte es da. Die sind im Kommen übrigens. Die haben ihre Seite jetzt refreshed und das sieht richtig gut aus. Also das ist im Kommen, das Ding. Dann gibt's Best Technical Equipment. Also auch da. Das sind die Firmen praktisch, die man tragen darf. Bad Boy, Century, Everlast, Hayabusa und Venom. Das ist mir so egal, Chris, wenn du möchtest, kannst du. Nee, ich finde das immer wichtig. Okay. Also Venom ist, glaube ich, schon eine Art geile Nummer. Da habe ich auch ein Shirt von, das ist auch schon mal. Hayabusa gefällt mir nicht ganz so. Ich mag diese doofe Möwe da drauf nicht. Ich als Beauty-Experte in diesem Podcast. Was war die erste Geschichte? Bad Boy. Bad Boy, das ist schon mal scheiße. Muss man grundsätzlich sagen, weil Chris Weidman Bad Boy Träger ist. Von daher ist Bad Boy schon mal scheiße. Wir sagen ganz klassisch Venom. Gut. Wie gesagt, mir ist es egal. Nee, bei Sachen, wo du nicht weiter kannst, weißt, da helfe ich gerne aus. Deswegen bist du dabei. Also es gibt jetzt hier auch noch zwei weitere Kategorien, wo man Lifestyle Clothing und Technical Clothing bewerten. Das ist halt Bullshit. Best Promotion, ja, das können wir uns, glaube ich, auch sparen, oder? Ja. Ja. Personality of the Year. Oh. Nominiert sind Jason, Bruce Buffer, Kenny Florian, Joe Rogan, Bas Rutten und Jael Sonnen. Möchtest du anfangen? Natürlich unglaubliche Sympathien zu Bruce Buffer. Ist für mich der coolste und geilste und besteinstimmendste Ring-Announcer, den ich jemals gehört habe. Also wir können ja mal nach dem Ausschlussprinzip vorgehen. Kenny Florian und Bas Rutten sind raus. Bas Rutten kenne ich nicht und Kenny Florian. Naja, Bas Rutten ist eine MMA-Legende. Den könntest du zum Beispiel kennen von diesem, wie hieß der Dicke, der den MMA-Fighter da gespielt hat? Kevin James-Film. Hier kamst du nochmal. Ja, hier kamst du Boom. Das ist der Glatzkopf. Das ist Bas Rutten. Ähnlich. Okay. Du hast doch hier kamst du Boom gesehen. Ja, aber weiß ich nicht. Der Film war so unfassbar scheiße. Ja, das stimmt natürlich. Gut, die können wir schon mal ausschließen. Dann bleiben Bruce Buffer, ja. Joe Rogan und Jael Sonnen. Okay, Jael Sonnen muss man natürlich sagen, instant geht der immer. Er ist natürlich wahnsinnig geil. Warte! Instant geht der prinzipiell immer. Joe Rogan ist auch eine schweinemäßig coole Sau und ich mag dieses Echte, wenn er kommentiert. Und diese Markout-Moments. Aber ich bin auch so verliebt in die Art und Weise, diese leicht pimpige Geschichte, wie Joe Rogan alleine schon, wenn Herb Dean da die beiden Kämpfer irgendwie vor sich hat und er das Mikrofon da vorne hält mit dem kleinen Finger leicht abgespreizt und so mit diesen fetten Bling-Bling-Ring. Und dann dieser, ich mag Bruce Buffer. Bruce Buffer! Du nimmst Joe Rogan, ich weiß. Na, ich nehme nicht Jael Sonnen, weil das geht mir zu sehr auf den Trichter. Also dieses, sich nur noch in WWE-Sprache zu unterhalten, das geht mir dann mal irgendwann auf den Sack. Ich muss sagen, ich höre ihn im Moment sehr gerne. Jael Sonnen? Ja. Ja, ich habe nichts gegen ihn, aber mir geht es dann irgendwann auf den Sack. Es muss wohl dosiert sein. Und ja, Bruce Buffer ist mir zu wenig, dass er da nur rumhampelt. Deswegen nehme ich Joe Rogan. Das ist völlig richtig. Es ist im Prinzip zu wenig, ne? Es ist im Prinzip zu wenig. Joe Rogan, einigen wir uns. Das geht doch. Leading Man, auch da. Das ist ja lächerlich. Auch da? Dana White. Wer war noch nominiert? Naja, Victor irgendwie kenne ich nicht. Lorenzo Fertitta, das ist der Miteigentümer von der UFC. Björn Rapney, das ist der Typ von Bellator. Und Ray Sefo, ich glaube, das ist der von Wie heißt das denn? Invicta. Invicta ist eine alte. World Series of Fighting. Ach so. So. Ja gut, für mich ist es ganz klar Dana White. Dana White ist für mich die größte Persönlichkeit, die ich in diesem Jahr kennen oder ein bisschen nicht kennenlernen durfte, sondern... Doch, du hast ihn kennengelernt. Ja, also lass einfach so stehen. Ich finde es richtig so. Er durfte dich auch häufiger hören, und zwar als zu Beginn unserer Podcast ambitionierten Karriere wir als auf dem Sofa-Schreibtisch landeten, weil wir UFC-Radio hießen. Also er kennt dich eigentlich schon. Er kennt uns definitiv, ja. Ja. So, Ring Card Girl of the Year. Oh, harte Nummer. Jade Breeze, würde ich sie aussprechen. Ariane Celeste, Kate Kelly, Brittany Palmer und Mercedes Terrell. Also Brittany oder... Mercedes Terrell ist doch, ein erfundener Name, oder? Wusstest du, dass Taryn Terrell schwanger ist? Ja. Habt ihr auch erstmal jetzt für die nächsten 9 Monate gemutet bei Twitter? Ich follow die nicht. So, wer? Tolle Frau. Wer war nochmal? Brittany Palmer und Ariel Celeste. Ariani heißt die, nicht Ariel. Ariani nehme ich. Ja, ich nehme Brittany Palmer. Da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Mhm. Referee of the Year, nominiert Herb Dean, Mark Goddard, Eve Levine, John McCarthy, Mario Yamazaki. Also Eve Levine finde ich ja ganz schlimm. Auch da nur eine Möglichkeit. Du magst Yamazaki gar nicht. Ich finde ihn ganz cool. Herb Dean, keine andere Meinung. John McCarthy. Auch nicht. Doch, ist für mich der beste MMA-Referee, den es gibt. Herb Dean ist cool. Ja. Mit dem würde ich gerne mal so eine Pilsette zwischengehen. Ja, doch, aber das würde ich auch mit den anderen machen. Aber John McCarthy. Ich glaube, Yves Lavigne ist ein Dovi. Nee, mit dem kannst du auch einen trinken, glaube ich. Doch. Mit dem kannst du bestimmt auch einen trinken. Doch. Mhm. Trainer of the Year. Mhm. Jax. Nee. Ich glaube, hier geht es hauptsächlich. Also, Mike Dolce ist jetzt der einzige, den ich kenne. Balzerini, Doug Balzerini, kenne ich nicht. Jake Bonacci oder Bonacci, kenne ich nicht. Mike Dolce, die kennen die anderen nicht. Jetzt wird's interessant. Gym of the Year. American Kickboxing Academy, a.k.a. Das ist Cain Velasquez und DC, Daniel Cormier und so. Jackson Winklejohn. Mhm. Braucht man nicht viel zu sagen. Mhm. John Jones. Unter anderem, die haben einen Haufen Fighter. Nova Uniao, das sind die Kollegen, die 2 Champions aktuell in ihren Reihen Aldo haben. Aldo Ding? Sogar 3, Aldo und Barao. Renan. Mhm. Rufus Sport. Oh Gott. Ja, warte mal, das kennt man nämlich auch. Da muss ich aber wieder mal nachgucken, wer da rumhampelt. Doug Rufus ist der Trainer. Ach, das ist hier, bei mir hat das Gehirn heute schon ausgeschalten, Chris. Nein, macht doch gar nichts. Dafür hast du heute mäßig gut gegessen. Das habe ich wirklich, aber ich bin jetzt echt irgendwie so, kann man fast schon sagen, ein bisschen schläfrig drauf. Anthony Pettis Camp ist das. Bin ich nicht. Anthony Pettis und Pascal Graus. Wer ist da auch Kasperle mit dabei? Theater. Jetzt kennst du ihn aber. Naja, Kasperle. Naja. Ich guck gerade nochmal nach, ob das auch stimmt, was ich sage. Wie gesagt, so, ja, ist richtig. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen angefasst. Ja, diese späte Sendezeit macht mir wieder zu schaffen. Das ist ja ganz oft so bei mir. Aber weiter geht's mit diesen tollen Awards. Ja, aber wir müssen doch dann noch einen wählen. Und Team Alpha Male. Also, naja, das ist die Geschichte von dem Royal Faber, etc. pp. Ja. Du sagst Team Alpha Male, ne? Nee. Ich sag das Team von Aldo. Also ich sag nicht Team Alpha Male, weil die haben keinen Titel gewonnen. Das, was sie eigentlich wollten, haben sie nicht Rufus erreicht. Das von Aldo, ne? Was? Das von Aldo war Rufus? Nee, Nova Uniao. Ja, das nehme ich. Ja, das ist natürlich mit Sicherheit kein schlechter Pick, wenn jemand 2 UFC-Champions stellt, aber ich würde trotzdem, Also ich schwanke zwischen Jackson Winklejohn und AK. Aber ich nehme American Kickboxing Academy. Ja, das sind für mich, ist für mich das Gym of the Year. Aber die sind alle geil. Also da müssen wir uns im Endeffekt brauchen. Naja, bis auf das Passi und Pettis. Assi und Pettis, nächste Woche bei WWE als Tag Team. Coach of the Year. Chris. Da kenne ich mich auch nicht aus. Dwayne Ludwig könntest du kennen, das ist der Typ von Team Alpha Male. Ray. Der Alter, ne? Was? Das ist nicht so ein Alter? Nee, der ist jung, der ist vor kurzem selber noch im Oktagon gestanden. Ach so. Der hat immer so Bang. Ach, der Alte war das von Ronda, ne? Das ist Jean LaBelle. Der ist nur so mit dabei, als Gimmick, kann man sagen. Der Comedy, also wie. Das ist der Typ, der den LaBelle-Lock erfunden hat, Chris. Ach, echt? Ja. Den Daniel Bryan zum Yes-Lock funktioniert. Nee, eigentlich nur umbenannt hat, ja. Lock zu. Ja. Wie auch immer. Ray Longo, das ist Chris Whitebands Coach, unter anderem ist nominiert. Andre. Oh Gott. Pedernaris? Andre Pedernaris? Heißt der so? Da muss ich erst mal gucken, wer das ist. Den kenne ich so gar nicht. Wundert mich übrigens auch, dass Winklejohn nicht mit dabei ist. Wen coacht denn der? Naja, ist auch egal. Ach, das ist bestimmt ja von Hennen Browder, der Coach. Könnte ich mir vorstellen. DD ist übrigens sein Spitzname, Chris. DD, D-E-D-E? D-E-D-E, genau. Ja, das ist der Coach von Hennen Brow. MMA-Junkie hat echt eine coole Seite. Siehst du. Wo waren wir stehen geblieben? Ach genau, bei den Coaches. Und Duke Rufus, das ist wiederum Pettis sein Coach. Ja, für mich ist Coach of the Year ganz klar Dwayne Ludwig, weil der schon irgendwie die Jungs von Alpha Male auf Vordermann gebracht hat, wenn auch dann am Ende der Titel nicht dabei rausgesprungen ist. Aber das war für mich schon beeindruckend. Anderson Silva ist so ein positiver Mensch. Ich feiere den schon ein bisschen. Wen? Anderson Silva, ich sehe hier gerade. Kannst du dich jetzt kurz mal für einen Coach entscheiden? Ja, ich gebe doch nur so ein paar lustige Informationen. Ich weiß, kenne da keinen. Dem ich auch von Alpha Mail. Die sind doch alle super. So. Comeback of the Year. Also ich bin so froh, dass ich mit dir hier diese Nominierungslisten durchgehe. Warum? Schöner könnte ich mir nicht vorstellen. Wirklich jetzt. Travis Brown. Comeback of the Year. Travis Brown im Kampf gegen Alistair Overeem. Ach Quatsch. Blagoj Ivanov. Robbie Lawler. Michelle Waterson. Gegen Jessica Pena oder Penna, keine Ahnung. Und Tom Watson gegen Stanislav Netkov. Naja, da müssen wir ja fast Robbie Lawler nehmen. Ja, Robbie Lawler. Robbie Lawler, absolut. Weil der ist ja jetzt auch wieder, ja. Wobei natürlich Michelle Waterson, erinnere dich bitte, das ist die Karate Hottie. Ach, ja. Falsche Kategorie. Die ist aber bei Invicta. Und jetzt wahrscheinlich, nee, die ist auch im Bantamweight, also ist, nee, Quatsch, sag's nicht, wie heißt das Weight noch, was die UFC sich jetzt geshoppt hat? Papiergewicht. Ja, wie heißt denn das noch? Strawweight. Strawweight, genau. Die Carrietti Hottie ist doch jetzt auch bei der UFC, nee, ne? Nee, die ist noch mal eins drunter. Ach, scheiße. Die ist im Atomweight. Stimmt. Ja, ja, ja. Gut, Robbie Lawler, Comeback of the Year. Jetzt kommt's Submission of the Year. Ich weiß nicht, ob du da alle dir nochmal ins Gedächtnis rufen kannst. Ich nicht, kann ich schon mal verraten. Da haben wir, ach, wir nehmen einfach Uriah Faber. Na, es gibt noch einen großen Fighter? Oliver Fontaine. Ja, mach doch so eine Scheiße, mach doch weg. Gegen Sofian Ben oder Sofian Benchora oder sowas. Ja, mit Sicherheit. Irgendwo gab es auch einen doppelten Fallrückzieher in irgendeiner achten Fußballliga. Dann Josh Bergman gegen John Fitch. Das war so ein Überraschungsmoment, weil John Fitch ja so als neuer großer Held zu World Series of Fighting gegangen ist. Uriah Faber gegen Ivan Menjova, da kann man sich noch erinnern, da hing Uriah Faber so auf dem Rücken von Ivan Menjova. Das war sehr beeindruckend. Rose Namajunas gegen Catherine Catron. Also diese Rose Namajunas ist auch ein heißer Schlitten, du. Aber leider vergeben. Und zwar an jetzt komme ich wieder nicht Straf. Der hat gegen Polaili, nee, gegen diesen Samoaner da in Australien verloren. Pet, nee. Doch, also bei meinem Gehirn ist schon völlig ausgeschaltet, Chris. Merkt man auch, oder? Mhm. Echt jetzt? Nein, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Und Kenny Robertson gegen Brock. Na gut, dann müssen wir Raya nehmen. Ja, Raya Faber. Knockout of the Year. Vitor Belfort gegen Luke Rockhold. Ja, war noch erst. Dieser wahnsinnige Kick. Nee, das war im Sommer. Junior dos Santos gegen Mark Hunt. Emmanuel Newton gegen King Mo. Wirst du wahrscheinlich nicht gesehen haben. Nein. Ich auch nicht. Julio Cesar Neves Jr. gegen Denar dos Santos. Haben wir auch nicht gesehen. Und Chris Weidman gegen Anderson Silva. Und das ist für mich auch ein Knockout of the Year. Weil, also komm, Weidman. Weil es auch epic war. Ja, Weidman knockt Silva aus. Also das war natürlich, gibt's für mich keine zwei Meinungen. Jetzt wird's langsam interessant. Fight of the Year. Zur Wahl stehen Wanderlei Silva gegen Brian Stann. Michael Chandler gegen Eddie Alvarez 2. John Jones gegen Alexander Gustafsson. Gilbert Melendez gegen Diego Sanchez. Und Mark Hunt gegen Antonio Silva. Okay, den letzten lassen wir raus. Wieso? Weil das nicht... Erstens fand ich das nicht den Fight of the Year und zweitens war da Schmuh betrieben. Na gut. Also, ach, es ist schwer, aber also, ich glaube, bei dir ist es ähnlich. Es ist Melendez versus Sanchez und Gustafsson versus Bones, oder? Ich finde es noch schwieriger. Also, ich habe den Chandler-Alvarez-Kampf nicht geguckt, obwohl ich es wollte. Aber auch Wanderlei Silva gegen Brian Stann fand ich großartig. Also, wenn man Melendez gegen Sanchez mit da reinnimmt, in die engere Verlosung, dann muss man auch Silva gegen Stann mit reinnehmen. Im Grunde genommen, es waren 5 Runden bei Gustafsson gegen Jones und das war auch so unglaublich interessant, sage ich jetzt mal, diese Octagon Intelligence von John Jones zu beobachten, wie er sich auf den Kampf eingestellt hat. Ich sage Gilbert Melendez versus Diego Sanchez. Ich sag John Jones gegen Alexander Gustafsson. Da siehst du. International Fighter of the Year. Chinja Aoki, Alexander Gustafsson, Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov und Alexander Schlemenko. Das ist der Typ von... Ohne Frage, das sind wir beide. Man sagt Gustafsson, aber man darf Khabib Nurmagomedov, finde ich, nicht außer Acht lassen. Nee, darf man nicht außer Acht lassen. Geh ich mit, das werden wir jetzt bei 170 sehen, oder wann ist das? Irgendwann. Ja, aber jetzt ist es ganz klar Gustafsson. Nehme ich. Breakout Fighter of the Year. Oh, spannend. Travis Brown, TJ Grant, Conor McGregor, Nick Newell und Khabib Nurmagomedov. 3 oder 5? Also für mich ist es Nurmagomedov. Ich sage... Ja, auch, weil er einfach mehr gefightet hat. Ja, also er hat mich nachhaltig beeindruckt. Für mich, ganz klar. Nurmagomedov. Das ist der mit der Mütze, ne? Mit der Mütze, genau. Mützenmann. Der Kriegsmütze. Female Fighter of the Year. Lächerliche Kategorie, weiter. Joanne Calderwood. Joanne. Geboren, um Liebe zu gehen. Alexis Davis. Finde ich auch gut. Jessica Ai. Ja, sehr gut. Holly Holm. Und Ronda Rousey. Ja, na? Ronda Rousey. Wagst du es? Ja, wollte gerade sagen. Ronda Rousey, ganz klar. Fighter of the Year ist die letzte Kategorie. Das ist aber jetzt wird's mal interessant. Vitor Belfort. Aber warte mal, das ist die Kategorie Fighter of the Year with TRT. Jetzt kommen wir. Vitor Belfort, Uriah Faber, Demetrius Johnson, Chris Weidman und Cain Velasquez. Das ist, also Vitor Belfort fällt für mich raus. Gefühlt fehlen da welche. Wer denn? John Jones? Nee. Fehlt für mich da nicht in der Liste. Benson Henderson? Ja, der fehlt da in der Liste. Bei Female Fighter, wa? Was schreien da, du? Also Vitor Belfort nehme ich raus für mich. Ja. So. Uriah Faber, 4 Siege in diesem Jahr, im letzten Jahr, das ist also schon sehr beeindruckend, finde ich. Demetrius Johnson, auch da muss ich sagen, war ich schwer beeindruckt. Der wurde wirklich von Kampf zu Kampf besser. Er leidet unter seiner Division aber. Leidet unter seiner Division, aber Faber leidet eben nicht unter der Division. Aber für mich sticht Faber hier schon Johnson, Demetrius Johnson aus. Hm? Chris Weidman, also du kommst irgendwie nicht an diesen Weidman vorbei, weil er halt dieses Unmögliche möglich gemacht hat. Also das ist halt so epic gewesen, dass er zweimal in einem Jahr Anderson Silva besiegt. Das finde ich schon Wahnsinn. Und ja, hätte Faber einen Sieg weniger, würde ich sagen, Weidman geht an Faber vorbei. Aber irgendwie bin ich immer noch bei Uriah Faber. Wo ist da ein Aldo in der Liste? Ja, könnte man auch sagen, dass da. Aber für mich hat Aldo nicht so viel erreichen können wie ein Weidman oder ein Faber. Und auch Belforts. Einfach das zu sehen, wie Vitor Belfort sich entwickelt hat, wie er das jetzt gemacht hat, lassen wir mal außer Acht, ist auch für mich beeindruckender gewesen. Also ich bin immer noch bei Faber und dann kommt Cain Velasquez. Der hat für mich auch, also das ist eigentlich auch so eine Nummer, du kommst an so einen Typen nicht vorbei, das ist saumäßig schwer, weil Velasquez so dominant war in diesem Jahr, in seiner Division und auch gegen JDS, ja. Aber ich finde diese vier Siege von Uriah Faber und sein aktuelles Standing in dieser Division finde ich so beeindruckend. Für mich ist der Fighter of the Year, Uriah Faber. Ich sage Cain Velasquez. Und ich sage, ich gebe dir absolut recht. Weil ich finde, dass er in dieser schwierigen Division, wo man immer Knockout gehen kann, so eine gewisse Beständigkeit reingebracht hat. Ja, auf jeden Fall mehr meine? Als die anderen. Ja. Was ist jetzt los hier draußen? Hier heult draußen den Hund. Gibt's ja gar nicht. Ja, klar. Also, das waren die 2013 Fighters Only World MMA Awards. Das sollte die Stimmung so ein bisschen lockern. Fühlt sich jetzt auch, hat's auch. Ja, doch, jetzt fühlt sich so an. Jetzt fühlt sich so an. Jetzt geht's rucki zucki, Leute. Fight Night 34 in Singapur. Am Samstag. Das erste, als der Trailer bei UFC 168 kam und ich das mit Dennis geguckt habe, das gucke ich nicht, hat er gesagt. Ja, das könnte natürlich wieder ein Fehler sein. Das ist dieses Brasilien-Card-Syndrom. Nein, das ist dieses Brasilien-Card-Syndrom, absolut. Du kennst keine Sau, aber es ist unbestritten, dass da wirklich Höllen-Fights kommen werden und ich werde es doch gucken. Ja, also ich hab's auch vor. Wie, du hast es vor, du guckst das, ja, bitte. Ja, ich guck's, natürlich guck ich's. Aber ich bin erstmal gespannt, ob es irgendwelche Änderungen für uns deutsche UFC-Fans geben wird. Jetzt geht's ja dann los mit der neuen Geschichte, Fight Pass und so. Ich hoffe, ich kann alles auch noch nachträglich gucken, zum Beispiel die Prelims. Los geht's hier übrigens 6.30 Uhr am Morgen. Was ist denn das bei uns? 6 Stunden? Ist das 12.30 Uhr am Mittag bei uns? Wenn das in den USA 6.30 Uhr am Morgen kommt, die sind doch 6 Stunden hinter uns an der Ostküste. Das wäre ja 12.30 Uhr am Samstag. Am Samstag. Das wäre ja mal was. Das wäre ja mal ein Mittagsbrawl sozusagen. Ja, schön. Das gucke ich. Zeitlich ist es schön. Guckt am besten nochmal auf UFC Deutschland, ob das auch stimmt, was wir hier erzählen. Na, auf Facebook. Da sowieso kann man nochmal die Leute verlinken. Wenn sie schon mal auf Facebook sind und mmaradio.de liken, nee, auf Facebook, dann könnt ihr auch bei UFC Deutschland nochmal nachgucken. Das habe ich nämlich auch gemacht. Wann denn die deutschen Übertragungszeiten für die ganzen Events sind? Finde ich sehr nützlich. Also jetzt, aber nicht unsere Seite heute erwähnen, weil ich fühle mich wenig repräsentativ hier mit dieser Ausgabe. Mhm. Die hat so ein Geschmäckle, sagen wir hier. Ja. Kommen die so richtig aus dem Arsch raus? Naja, vielleicht hast du die Zwiebelwürfel in dieser Ausgabe wieder zu groß geschnitten. Das scheint fast so. Gut. Ich schicke dir heute übrigens noch ein Video, ne, wie ich eine Zwiebel schneide. Würfel. Da freue ich mich schon. Tarek Severdin trifft auf Hui Gui Lim. So, da geht's schon los. Also, Ich weiß was. Ich weiß eine Sache zu dieser Card. Eine Sache, die möchte ich jetzt sagen. Terence Safadin ist der letzte Strikeforce-Champion. Safadin. TS ist der letzte Strikeforce-Champion. So. Ja, nicht der letzte Strikeforce-Champion. Da fehlt noch eine wichtige Information, Chris. Mhm. Nämlich die Gewichtsklasse. Ja, In seiner Gewichtsklasse. In welcher denn? Der, in der er kämpft. Der letzte Welterweight. Siehste? Strikeforce Champion. Ja, der Typ ist, der könnte uns Spaß machen. Also für alle, die den jetzt auch nicht kennen. Chris, du hast von ihm ja wahrscheinlich auch noch nicht allzu viel gesehen. Ich habe mit ihm mal ein bisschen E-Mail-Kontakt gehabt, aber sonst auch nicht mehr. Das ist wirklich ein Kämpfer, der hat einen ziemlich interessanten und geilen Fightstil. Viele Kicks, viele Leg-Kicks, aber auch am Boden fühlt er sich da mal wohl. Schön. Und submittet gerne mal jemanden. Das ist eigentlich ein Typ, den guckt man sich gerne an. Ja, super. So, darauf können wir uns auf jeden Fall schon mal freuen. Hast du schon mal in der UFC? Nee, das ist sein Debüt in der UFC. Schön! Ah, das finde ich ja gut. So, und sein Gegner, Hui Gui Lim, das ist der, der Pascal Kraus besiegt hat bei UFC 164. Und der ist ebenfalls für seine Striking-Skills bekannt. Also auch der, dieser Main-Event könnte schon delivern. Also den würde ich mir nicht entgehen lassen. Einfach nur so, was ich bis jetzt von den beiden als Highlight-Videos gesehen habe. Lin nicht in den Top 15. Ja, genau, so sieht's aus. Aber ja, natürlich für Severin ist das schon so eine Standortbestimmung. Also er muss Lim besiegen, ja. Und für Lim wäre es natürlich, wenn er wiederum Severin besiegt, wäre das für ihn natürlich so irgendwie, ja, letzten Endes der Schlüssel in die Top 10 oder mindestens mal Top 15. Ein Belgier ist das, guck mal an. Ein Belgier, ja. Sponge. Ich tippe aber darauf, dass Severin das Ding gewinnt. Ich bin für Severin. Europe for the win. Ja, ich mag den Lim. Der hat mir gut gefallen im Kampf gegen Pascal Krause. Aber ja. Wie heißt nochmal der Korean Zombie? Der heißt Dennis Retzler eigentlich. Aber gut. Dann Tatsuya Kawajiri. Mhm. Lang erwartetes Debüt in der UFC wird er geben am Samstag. Und da habe ich mir auch ein paar Videos angeguckt und der wirkt auf mich sehr Wrestling fixiert. Okay. Also kann auch täuschen, dass ich da die falschen Videos praktisch gesehen habe, aber das sah so aus, als ob der sich sehr viel auf dem Boden rumtreibt. Und mal gucken, ob uns das gefällt. Und der trifft auf Sean Soriano. Das ist der erste Kämpfer, von dem ich keine Videos finden konnte. Jedenfalls keine Highlight-Videos. Naja, ist ja auch nur ein Co-Main-Event. Und er feiert auch sein UFC-Debüt. Das ist... Also da, mehr was, kann ich, was ist das für ein Landsmann? Ich sag einfach alles, was ich weiß. Das ist ein Brasilianer. Dann Kichi Kunimoto trifft auf Luis... Ichi, pichi, popo. Trifft auf Luis Tudra. Kichi Kunimoto hat definitiv zu lange auf der Sonnenbank gelegen. Das ist alles, was ich an Informationen zu dem habe. Und der trifft auf Luis Dudra, der ist tätowiert. Das sind alle Informationen, die ich zu diesem Kämpfer habe. Kung Jetzt wird spannend. Ho Kang, besser bekannt unter dem Namen Mr. Perfect, trifft auf Junichi Shimizu. Und viel besser bekannt unter dem Namen Rolling Star. Genau. Und Ho Kang hatte schon ein UFC, zwei UFC-Fights, aber konnte noch keinen gewinnen. und Shimizu hat so eine Art Monchichi Gedächtnisfrisur. Ja. Hat aber auch noch nie in der UFC gekämpft. Sieht aus wie so eine Art Spitzkohle auf dem Kopf, ne? Diese Card ist unfassbar. Vor allen Dingen, das ist die Main Card. Ja, das war die Main Card vor allen Dingen. Genau, interessanterweise kämpft. Also wenn man sich jetzt die Maincard mal angehört hat, ich kenne da wirklich niemanden. Den einzigen, den ich jetzt schon wieder kenne, der kämpft bei den Prelims, das ist Max Holloway. Das ist der Typ, der gegen Conor McGregor verloren hat. Holloway, aber der ist gut. Der ist gut. Hat zwar zweimal hintereinander jetzt verloren, gegen McGregor und gegen Bermudez, aber das ist ein guter Mann. Der trifft auf Will Shope. Man weiß Shope. Es nicht. Shope. Und der feiert seinen UFC-Debüt. Ja, hat ja auch den berühmten Finishing-Move, ne? Den Chope-Slam. Den Chope-Slam, genau. Der feiert sein UFC-Debüt. Das ist echt fürchterlich, wenn du dich hier durchklickst. Naja, aber mein Gott. Katsunori Kikuno. Kikuno. Trifft das ist auf ja Quinn Mulhern. Und Kikuno hat ebenfalls noch nie in der UFC gekämpft. Und der hat, glaube ich, auch eine Nebenrolle in der Sendung, in der NDR-Sendung Neues aus Büttenwada. Da gibt's auch einen, der heißt Kikuno. Ehrlich? Wahnsinn. Und Quinn Mulhern. Oh, bei dem weiß ich nicht so viel. Ja, der hat sein UFC-Debüt gegen Rick Story gefeiert im März 2013 und hat es aber dann verloren. MMA Radio Rick Story. Nee, den habe ich da gestrichen. Die dumme Sau. Hat uns entfollowed. So. Rosette V gegen Dave Galera. The Scarecrow. Hat der da das Gracie-Logo auf der Brust? Nee. Also ich weiß, dass der Typ, der Ultimate Fighter gewonnen hat, der hat das auf dem Arm. War lächerlich. Jetzt muss ich mal gucken, feiern die beide auch? Ja, auch die beiden werden zum ersten Mal in einem Oktagon antreten. Kann ja was werden. Dann haben wir hier Meyer, da haben die auch alle so affige Namen. Marbek Tasumov. Mhm. Ja, gegen Tai Yung Bang. Tai Yung Bang. Und Maya Beck feiert sein UFC-Debüt. Ach, Bang nicht. Moment. Und Bang auch. aber der Tai Sumov ist doch wieder ein Dagestani, oder? Kann gut sein. Dann kommt wieder jemand, den wir kennen. Dustin Kimura gegen John Delos Reyes. Dustin Kimura kennen wir, Chris. Der hat nämlich bei einer der letzten Fight Nights gegen Mitch Gagnon verloren. Nee, das war bei UFC 165. Das ist so diese Karte. Ist ein Tscheche. Taisumov. Gut. Naja, also ein Bayou. Rice feiert sein UFC-Debüt. Mittlerweile versteht überhaupt keiner mehr, über was wir eigentlich reden hier. Ja, vor allen Dingen wir selbst, ja. Leandro Issa trifft auf Russell Dwayne. Dwayne? Dwayne. Dwayne. So. Und auch hier feiern beide ihr UFC-Debüt. Doch gar nicht. Das ist ihr Preis, liebe Leute. Und das für nur $10 im Monat. Das ist so unglaublich. Also, die Card, ich hoffe so sehr, dass sie uns überrascht und Spaß macht. Aber so von den Namen her ist ja, es. Ja, aber ist das nicht auch schon wieder eine Card, wo du dir denkst. Guck mal, da muss ich eigentlich fast erstmal den Satz zu Ende führen, bevor du da reinquasselst. Von den Namen her ist es das Schlechteste, was ich in der UFC je miterlebt habe. So, jetzt Chris, was würdest du sagen? Aber es ist ja auch eine Card, wo man sich denkt, wo man wirklich ein bisschen deutsch ist, ein bisschen gehässig ist und sagt, hoffentlich fliegen sie damit auf den Arsch? Nö. Ich wünsche mir, dass ich Riesenspaß habe am Samstagmittag. Echt jetzt. Also ich würde mich freuen, wenn ich danach sage, hey, ich habe da keine Sau gekannt, aber jetzt kenne ich 4-5 Leute. Mhm. Die sollen einfach versuchen, sich in mein Gedächtnis reinzukämpfen. Mhm. Und ich hoffe, das gelingt den Jungs da. Ich weiß, dass der Main Event geil werden kann. Mhm. Und beim Rest hoffe ich einfach, dass es gut wird. Lass dich überraschen. Es sind immerhin 2, 4, 6, 8, 10, nee, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kämpfe. Und da wird schon hoffentlich ein bisschen mehr dabei sein, als nur ein Main Event, der interessant ist. Mit Sicherheit. Gut, das ist unsere Preview, unsere Prediction Show. Schön. Die Fight Night 34. Ja. Das ist wirklich, fühlt sich an, wie wenn man NXT-Revue passieren lässt, oder? Ja, nur dass man bei NXT definitiv mehr Leute kennt. Die nächste Fight Night dann am 15. Januar. Ich habe mal sicherheitshalber geguckt, ob es besser wird, aber da wird es besser. Echt? Ja, auf jeden Fall. Da kennen wir schon deutlich mehr. Unter anderem Joel Romero wird wieder dabei sein. Chris. Luke Rockhold gegen Philippou, Main Event. Ja, guter, interessanter Main Event. Geiler Co-Main Event, finde ich. Richie! Mit Larkin gegen Tavares und Jason High hier gegen Darius. Ja, wird auch gut. Das sieht gut aus. Und Oskelic ist wieder mit dabei. Schön. Alptekin. Alptekin. Ja, genau. Und das Ganze in Brasilien. Also komm, das muss ja schon was werden. Ja. Gut, ich muss wirklich sagen, na, merkwürdige MMA-Radio-Ausgabe geht jetzt zu Ende. Chris? Ricky? Möchtest du vielleicht noch das Wort ergreifen, zum Schluss mal jemanden grüßen? Ich grüße meine Tante Erna aus Wuppertal.